wenn man mich umlegte. »Ich könnte meine Madrina anrufen«, sagte ich, um Zeit zu schinden. »Vielleicht ist es ja okay, wenn ich mit euch gehe.« Die Kolumbianer, die offenbar Respekt vor Santeria hatten, nickten zustimmend und erlaubten mir, ins Restaurant zu gehen, wo sich ein Münztelefon in der vorderen Diele befand. Ich rief das FBI an, das mich mit dem Lieferwagen auf dem Parkplatz verband. Handys gab es damals noch nicht. »Es sieht ziemlich brenzlig aus«, sagte ich. »Ja, die Situation ist gefährlich«, bestätigte Special Agent Arnold. Er hatte die Einsatzleitung und war wohl einer der besten Agenten, mit denen ich je arbeiten durfte. »Wir wissen von den beiden Fahrzeugen«, fügte er hinzu. »Bleib, wo du bist. Wir ziehen sie sofort aus dem Verkehr.« Ich legte auf und blieb in der Diele. Auf einmal kamen Agenten und Polizisten aus allen Richtungen angerannt. Ich wusste nicht, dass man im Büro auf höchste Alarmstufe umgeschaltet hatte. Jeder ließ alles stehen und liegen, steckte seine Waffe ein und raste zum Georgia Diner. Die Ganoven, insgesamt ein Dutzend, waren inzwischen aus den Autos gesprungen und flohen in alle Richtungen. Noch einmal, wir befanden uns in einer der belebtesten Gegenden im Zentrum von Queens, und zwar mitten am Tag. Unser Sondereinsatzkommando blockierte jede Straße, die in den Queens Boulevard mündete, und schnappte jeden einzelnen Ganoven, einerlei, ob er durch Fenster sprang, über Zäune kletterte oder auf andere Weise zu entkommen versuchte. Ein Agent jagte ihnen mit einer MP5, einer Maschinenpistole, die von Spezialeinheiten benutzt wird, auf dem Queens Boulevard nach. Am Ende wurden 10 von ihnen verhaftet. In ihren Autos und am Körper fanden wir eine halbautomatische Tech 9, eine 357er Magnum, eine 9mm Patrone, ein riesiges Bowie-Messer, eine Menge Klebeband und Stricke. Sie wollten mich fesseln, und ich nehme an, dass sie deshalb so spät kamen, weil sie erst noch mehr Klebeband und Stricke kaufen mussten, nachdem sie am Abend zuvor meine Leibesfülle gesehen hatten. Wir vernahmen die beiden jugendlichen Gangster von der 123. und Lennox, die das ganze Geschäft vermittelt hatten. Sie hatten geplant, mir im Versteck das Geld und den Kolumbianern die Drogen abzunehmen. So etwas wie Ehre gibt es nicht unter Dieben. Im Unterschlupf wäre die Situation extrem heikel geworden, und ohne meine Erfahrungen in den Badlands wäre ich fast mit Gewissheit umgebracht worden. Stattdessen machten wir in nur 2 Tagen einen großen Fang. 9 der 10 Festgenommenen wurden verurteilt. Es waren wichtige Drogenlieferanten des kolumbianischen Kartells. Die 10. festgenommene Person war eine Frau, die nach Ansicht der Justiz an der Sache nicht beteiligt war. 10 Verhaftungen, 9 Ganoven von der Straße geholt, keine Verletzten. Wir nannten diesen Fall immer den 9-Kilo-Albtraum. Willkommen in New York. Mittagspause. 2 Millionen Dollar Profit. Die Welt wird mit Drogen überflutet. Im Grunde stelle ich damit etwas Selbstverständliches fest. In diesem Augenblick werden Drogen im Wert von Milliarden Dollar und das Geld, um die Drogen zu bezahlen, rund um den Globus befördert. Maultiere bringen die Drogen aus den kolumbianischen Anbaugebieten ins Tiefland. Anschließend werden sie mit Lastwagen zur Küste und mit Schiffen oder Flugzeugen nach Miami oder zu anderen Einfallstoren in den Vereinigten Staaten transportiert, von dort aus in große Verteilerzentren wie Los Angeles, Chicago oder New York und danach ins Hinterland gebracht. Alle verdienen Geld. Die Leute, die Drogen anbauen und aufbereiten, die Transporteure, die sie zu den Lagerhäusern im Herkunftsland bringen, jene, die für den internationalen Transport und die Verteilung sorgen, sowie jene, die das Geld der Kartelle anlegen, waschen und ins Ursprungsland der Drogen zurückschicken. Der Justiz obliegt es, diese Milliarden-Dollar-Suppe zu versalzen, die Gangster einzusperren, das Geld zu beschlagnahmen und unsere Straßen und unsere Kinder vor Drogen zu bewahren. Während meiner Arbeit beim FBI habe ich bei Drogenhändlern viele Millionen Dollar in bar beschlagnahmt. Mit der Zeit bedeuten einem die Banknoten kaum mehr als Papierschnitzel. Doch egal, wie viel Geld wir beschlagnahmen und wie viele Ganoven wir verhaften, das Frustrierende und Unerträgliche ist, dass wir das Drogenproblem nie lösen können. Es ist schwer, die Lieferanten auszuschalten, solange es in unserem Land so viele Menschen gibt, die Drogen nehmen wollen. Das mag die Einstellung der Bevölkerung sein. Aber die Polizisten an der Front denken anders. Wir setzen unser Leben aufs Spiel, um die Straßen von Drogen und Dealern zu säubern. Einmal arbeiteten wir an einem Drogenfall in Queens. Paul Caroleo, einer der besten Ermittler der New Yorker Polizei und Mitglied unserer Einheit, bekam einen anonymen Hinweis in Form eines Briefes, der in gebrochenem Englisch geschrieben war. Darin stand, dass ein bestimmtes Apartment und eine bestimmte Luxuswohnung in einem Hochhaus in Little Columbia, einem Gebiet in Jackson Heights, Queens, als Lagerhaus für Drogen benutzt werden. »Na schön, das schauen wir uns an«, sagten wir. »Was haben wir zu verlieren?« Während einer Mittagspause gingen ein paar Angehörige unserer Einsatzgruppe, Detective Caroleo, Special Agent Paul Cassidy und ich, in das Gebäude und klopften an die Tür des Apartments. Eine überaus attraktive junge Kolumbianerin im Bademantel öffnete. »Wir sind von der Polizei«, erklärte Detective Caroleo. »Dürfen wir reinkommen?« »Natürlich«, sagte sie und führte uns in das Apartment. Wir schauten uns um. Das Mädchen war in dieser Umgebung eindeutig fehl am Platze. Jemand hatte die Wohnung in dem Stil eingerichtet, den ich gerne als frühen Ralph Cramden bezeichne. Nur die notwendigsten Möbel, die obendrein nicht zueinander passten. Hier lebte kein gesetzestreuer Mieter. Dies war nichts anderes als ein Drogenversteck. »Wir haben einen Tipp bekommen«, sagte Special Agent Cassidy. »Einer ihrer Nachbarn behauptet, in diesem Apartment würden Drogen und Geld aufbewahrt. Dürfen wir uns umsehen?« Caroleo zeigte ihr den Brief. Sie las ihn und sagte, »Fühlen Sie sich wie zu Hause.« Zunächst prüften wir die Wohnung nur mit dem Auge. Dabei fiel uns auf, dass die Frau nervös wurde und den Küchenschrank anstarrte. Dann stellte ich auf Spanisch die Frage, die wir immer stellen, wenn wir ein Apartment oder Haus betreten, das ein Drogenlager sein könnte. »Was ist in dem Schrank?«, fragte ich beiläufig. Sie zuckte mit den Schultern. »Ich habe keine Ahnung.« Vielleicht wunderte sie sich darüber, dass wir keinen Durchsuchungsbefehl hatten, aber den brauchten wir nicht, wenn uns jemand freiwillig hereinließ. Und die junge Dame hatte uns bereits ihre Einwilligung erteilt. Niemand konnte uns also eine illegale Durchsuchung und Beschlagnahme vorwerfen. Und als sie sagte, sie wisse nicht, was im Schrank sei, wurde ich stutzig. »Wenn jemand Sie fragen würde, was Sie in Ihrem Schrank haben, dann könnten Sie es ihm sagen, oder? Angenommen, ein Verkehrspolizist stoppt Sie und will wissen, was sich in Ihrem Kofferraum befindet, würden Sie dann mit den Schultern zucken? Und wenn im Kofferraum ein großer, voller Sack läge, könnten Sie doch sagen, was darin ist, oder nicht?« »Nun, Rauschgifthändler geben immer die gleiche Antwort. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht, wem es gehört. Ich weiß nicht, wie es dorthin gekommen ist. Ich weiß überhaupt nichts.« Mafiosi behaupten dagegen, »Ich weiß nichts, ich habe nichts gesehen, ich war nicht da, und wenn ich da war, muss ich geschlafen haben.« Alle Kriminellen haben ihre eigenen Ausreden. Entweder der Betroffene leidet an Gedächtnisschwund oder er hat etwas zu verbergen. Andere Erklärungen gibt es kaum. Und wenn mir jemand weismachen will, er wisse nicht, was in seinem Kofferraum oder Schrank ist, dann dürfen wir Bargeld beschlagnahmen, falls wir den Verdacht haben, es handle sich um Drogengeld. Drogen oder Waffen ohne Waffenschein sind natürlich kein Problem, denn es verstößt gegen das Gesetz, sie zu besitzen. Doch es ist nicht verboten, 1 Million Dollar in einem Seesack im Kofferraum eines Autos oder in Kartons im Schrank aufzubewahren. Wenn jemand der Bank nicht traut und sein Geld so aufbewahren will, dann ist das seine Sache. Aber er sollte einem Polizisten sagen können, was es ist und woher er es hat. Andernfalls dürfen wir es beschlagnahmen. Legal. Ich fragte die Frau, ob wir in den Schrank schauen dürften. Wieder stimmte sie zu. Vielleicht hatte sie wirklich keine Ahnung. Die Leute, deren Geld es war, hatten ihr wahrscheinlich nicht viel gesagt. Warum sollten sie auch? Also öffneten wir den Schrank und fanden 6 Schachteln, die Kopierpapier enthalten sollten. Wir öffneten alle Schachteln. Sie waren vollgestopft mit 20-Dollar-Scheinen. Sie hatte mehr als 2 Millionen Dollar in kleinen Scheinen in ihrem Schrank aufbewahrt und wusste überhaupt nichts davon? Jetzt wurde sie noch nervöser. »Brauchen Sie dafür keinen Durchsuchungsbefehl?«, fragte sie. Ich schüttelte den Kopf. Sie waren doch einverstanden. Die junge Dame wohnte in einem Apartment mit ganz wenigen Möbeln und 2 Millionen Dollar in Zwanzigern in Pappschachteln. Wenn das für Sie nicht nach einem Drogenversteck riecht, haben Sie bei der Polizei keine Zukunft. Was also taten wir? Wir nahmen die Frau und das Geld mit ins Büro des FBI. Wir fotografierten sie, nahmen ihre persönlichen Daten auf, bündelten das Geld und brachten es zu der Bank, in der das FBI unter solchen Umständen Geld aufbewahrt. Die Frau bekam eine Quittung über 2 Millionen Dollar. Nach dem Gesetz war es nun ihre Sache oder die ihrer Freunde, zu beweisen, dass das Geld ehrlich erworben war und dass es einen glaubhaften Grund für sie gab, so viel Bargeld in Schachteln in einer kaum möblierten Wohnung in einem bekannten Drogenviertel aufzubewahren. Die Frau wurde freigelassen. Sie hatte kein Verbrechen begangen und wir hatten weder einen Grund noch den Wunsch, sie festzuhalten. Aber wir warteten darauf, dass jemand mit der Quittung zu uns kommen und das Geld für sich beanspruchen würde. Das geschah nie. 2 Millionen Dollar in bar fielen so an die Regierung. Kleingeld für Leute, die Milliarden mit Drogen umsetzen. 2 Millionen Dollar mögen für einen Drogenhändler nicht viel sein, aber für das FBI ist das eine ganze Menge. Das Bargeld kommt dem Finanz- oder Justizministerium zugute, und jede beteiligte Polizeibehörde bekommt etwas davon ab. Das nennt man gleichmäßige Verteilung beschlagnahmter Vermögenswerte. Im Grunde läuft es ab wie bei der Mafia. Jeder bekommt seinen Anteil. Nun ja, jeder außer dem FBI. Ich habe nie verstanden, warum. Trotzdem kein schlechter Fang. 2 Millionen Dollar in bar, verdient während unserer Mittagspause, während wir an einem anderen Fall arbeiteten. Aber das war ein kleiner Job, verglichen mit den Ermittlungen gegen die Drogennetzwerke, die wir vernichten wollten. Ende der 1990er Jahre hatten die Mexikaner begonnen, das Verteilernetz zu übernehmen, die Pipeline, die von Kolumbien und anderen drogenproduzierenden Ländern in die Vereinigten Staaten führte. Vorher waren die Mexikaner nur kleine Mitspieler beim Drogentransport gewesen. Eines Tages kamen sie dahinter, wie viel Geld sie verdienen konnten, wenn sie für den Transport und die Verteilung des Kokains und Heroins kein Bargeld verlangten, sondern sich stattdessen einen Teil, oft einen großen Teil der Ware aushändigen ließen, die sie von Kolumbien über Mexiko in die Vereinigten Staaten schafften. Jetzt verlangten und bekamen die Mexikaner bis zu 45% von jeder Ladung Drogen. Dadurch stiegen ihre Profite enorm. Wenn ich einem Kurier Geld dafür zahle, dass er eine Ladung Rauschgift transportiert, bekommt er einen festen Betrag für jedes Kilo. Auf diese Weise verdient er zwischen 500 und 3.500 Dollar pro Kilo, je nach Entfernung und je nachdem, wie schnell er ist. Wenn ich ihm hingegen 1 Kilo Rauschgift gebe, kann er damit auf der Straße 200.000 bis 300.000 Dollar verdienen. Die Mexikaner waren schlau und wussten das. Sie brachten jedes Jahr Kokain und Heroin im Wert von hunderten Millionen Dollar in die Vereinigten Staaten. Wer so viel Rauschgift verschiebt, muss natürlich einen Weg finden, das Geld zurück nach Mexiko und Kolumbien zu bringen. Wie bereits erwähnt, bekommt jeder einen Anteil, vom Pflanzer über den Hersteller, Mauleseltreiber, Lagerbesitzer, Transporteur und Verteiler bis zum Dealer an der Straßenecke. Obwohl so viele Mäuler zu füttern sind, bleibt genug Geld übrig, das aus den USA abgezogen werden muss. Hier kommt der Geldwäscher ins Spiel. Er nimmt das Bargeld entgegen und überweist es auf ganz legalem Weg von einer amerikanischen an eine ausländische Bank. Diese Situation empört mich, weil die Banken eine Ahnung davon haben müssen, woher die Dollarmilliarden stammen, die sie für die Drogenhändler in deren Heimat transferieren. Aber sie schließen die Augen, weil sie daran verdienen. Es ist schwer, einen Krieg gegen Drogen zu führen, wenn fast alle sich kaufen lassen, entweder insgeheim oder, wie bei den Banken, auf ganz legale Weise. Von 1999 bis 2004 arbeitete ich in New York für Special Agent Reynaldo Ray Tarice und Detective Frank Burbridge von der New Yorker Polizei an mehreren Fällen, die Telewash 1, Telewash 2 und Telewash 3 hießen. Sie waren Teil eines Großeinsatzes des FBI, der Antidrogenbehörde DEA und der New Yorker Polizei, der Operation Gegenseitigkeit hieß. Wir hatten erfahren, dass ein gewisser Amado Carrillo Fuentes eines der größten Drogenkartelle in Mexiko leitete. Er hatte einen Vertrauten nach New York geschickt, um sein Kokain in den Vereinigten Staaten zu vertreiben. Dieser Typ namens Martin Manso war in den USA bald einer der größten Kokainhändler aller Zeiten. Darum wurde auch er zum Ziel der Ermittlungen, die sich über die ganze Ostküste erstreckten. Es gab sogar Verfolgungsjagden mit Schnellbooten in der Karibik. Ein geheimer FBI-Informant machte Manso weiß, er kenne einen hoch angesehenen und vertrauenswürdigen Geldwäscher, mich, der jede Menge Bargeld innerhalb von nur 5 oder 6 Werktagen umtauschen und legal überweisen könne. Ob Manso mich treffen wolle? Ja, er wollte. Also wurde ein Meeting in Washington Heights vereinbart, einer drogenverseuchten Gegend am Nordzipfel von Manhattan Island. Ich fuhr in einem teuren Mercedes neuester Bauart zu einem Restaurant. Soweit man zu sehen konnte, war ich allein. Er konnte nicht wissen, dass der Mann, der ein paar Tische entfernt saß und still sein Mittagessen verspeiste, ein FBI-Agent war, dass der Betrunkene, der auf dem Gehweg in einem Papiersack steckte und hektisch mit den Armen fuchtelte, ein anderer FBI-Agent war und kein Bier, sondern Limonade trank, und dass weitere FBI-Agenten und New Yorker Polizisten eine oder zwei Straßen vom Restaurant entfernt unser Gespräch über einen Sender an meinem Körper mithörten. Soweit man so wusste, war ich sauber, ein reicher, erfolgreicher Geldwäscher. Man stelle sich vor, ich kreuze in einer gefährlichen Gegend in einem teuren Auto auf, parke genau vor dem Restaurant, steige in schicker Kleidung aus und trage eine Rolex aus purem Gold, Goldschmuck, Santeria-Perlen und so weiter. Ich strahle Selbstsicherheit und Unbekümmertheit aus. Was wird Manso oder ein anderer Dealer denken? Mein Mantra als verdeckter Ermittler lautet immer: Denke groß und du bist groß. Denke klein und du bist klein. Die meisten Dealer glauben, dass jeder, dem sie begegnen, ein harter Kerl ist. Darum bestand meine Taktik darin, sie durch Leutseligkeit und Kontaktfreude zu entwaffnen. Ich betrat das Lokal mit federnden Schritten, als gehöre es mir. Dann machte ich eine Bemerkung über das Wetter. Mann, diese Hitze bringt mich um. Wie fühlen Sie sich heute? Übrigens, was bekommt man hier zu essen? Die Dealer, die einen zwielichtigen Kerl erwarteten, waren unweigerlich erfreut zu sehen, dass ich ein netter Bursche war, mit dem man reden konnte. Ich schätzte es, diesen Leuten gerade ins Auge zu sehen. Das tat sonst niemand. Auf diese Weise drückte ich von Anfang an Dominanz aus. Als wir mit dem Gespräch begannen, war ich in Manzus Augen bereits ein Siegertyp. Ich wusste, dass er dachte: Wer ist der Mann? Warum traut er sich mit so einem Auto in diese Gegend, in meine Welt? Aber ich zeigte keinerlei Furcht. Ich wurde gut beschützt und wusste, wie ich mich im Notfall verhalten musste. Manso ging mir voll auf den Leim. Natürlich konnte ich auch anders. Wenn jemand frech wurde, wurde ich noch frecher. Aber ich wollte nicht als Rüpel anfangen. Ich wollte, dass der Ganove mein Freund wurde. Und einerlei, wie groß die Organisation war, die er zu vertreten behauptete, ich ließ mich nie einschüchtern und zeigte mich nie beeindruckt. Schließlich stand ein reicher Onkel hinter mir, Onkel Sam. »Sie sind Kubaner, nicht wahr?« fragte Manzo. »Latinos fragen mich immer, ob ich Kubaner bin, und ich sage immer ja. Mein Akzent verrät mich ohnehin. Das ist vollkommen in Ordnung. Hätte ich mexikanisch geklungen, hätten sie sofort nachgehakt und mich gefragt, aus welchem Teil Mexikos ich komme, wen ich dort kenne und so weiter. Darum ist es sogar ein Segen, dass ich aus Kuba stamme.« Als nächstes bemühte ich mich, Vertrauen aufzubauen und mich auf unseren gemeinsamen Freund als Bürgen zu berufen. Die Bedeutung der Person, die für einen Geldwäscher bürgt, kann gar nicht überschätzt werden. Man stelle sich vor, ein Drogenhändler, der kaum einem Menschen traut, gibt einem Mann, der ihm im Grunde völlig fremd ist, eine halbe bis 2 Millionen Dollar bar in die Hand. Er erwartet, dass dieser Fremde das Geld 5 oder 6 Werktage lang aufbewahrt und dann überweist. Das erfordert eine Menge Vertrauen. Was ist, wenn ich mich aus dem Staub mache und er mich nie wieder sieht? Sie würden nicht nur mich suchen, sondern auch den Vermittler. Darum muss der Vermittler, der für jemanden bürgt, von dessen Vertrauenswürdigkeit völlig überzeugt sein. Sein Einsatz ist sein Leben. »Wir haben ja einen gemeinsamen Freund«, sagte ich, um zur Sache zu kommen. »Er sagt, Sie haben mehr Geld, als Sie bewältigen können.« Ich merkte, dass ich Manzo gefiel und dass er mit mir ins Geschäft kommen wollte. »Ich habe einen Insider an der Hand, der Ihr Geld waschen kann«, sagte ich leise. »Ich muss nur wissen, um welchen Betrag es sich handelt.« »Ich fange mit diesen Typen gerne klein an, nur um Ihnen zu beweisen, dass ich meine Versprechen halten kann. Außerdem möchte das FBI nicht mehr Geld waschen als nötig. Wir müssen Verbrechern in gewissem Umfang helfen, um sie aus dem Verkehr zu ziehen. Aber Geldwäsche gehört eigentlich nicht zu unseren Aufgaben. Darum steigen wir nie zu groß ein. Ein andermal, als ich wieder die Rolle des Geldwäschers spielte, traf ich in der Queen's Mall einen Typen, der mir 1 Million Dollar gab, dachte er jedenfalls. Ich nahm das Geld mit ins Büro und wir zählten es. Es waren 3 Millionen. Wir wussten, dass der Ganove wahrscheinlich einen Herzanfall bekommen würde, sobald er merkte, was er getan hatte. Natürlich rief er mich 15 Minuten später an und bat mich inständig, ihm das Geld zurückzugeben. »Kommt nicht in die Tüte«, sagte ich ihm. Ich verriet ihm nicht, dass wir vom FBI waren und dass wir auf keinen Fall 2 Millionen Dollar zurück in den Drogenkreislauf pumpen würden. Ich erklärte ihm, das Geld befinde sich bereits im System. Er brauche sich keine Sorgen zu machen, denn der Betrag werde überwiesen. Gib mir eine Telefonnummer und ich rufe dich an, sobald alles erledigt ist. Der Typ gab mir die Nummer und jetzt waren wir in der Lage, diesen Anschluss abzuhören. Wir überwachten alle seine Bewegungen, jeden, mit dem er Kontakt hatte, und die Orte seiner Drogengeschäfte. So konnten wir ihn und seine Organisation unschädlich machen. Am Ende der Operation hatten wir mehr als 3 Millionen Dollar Drogengelder beschlagnahmt. Da wir an diesem Fall mit der New Yorker Polizei zusammenarbeiteten, bekamen sie 10 oder 20% des Geldes. So funktioniert das. Übrigens werden bei den Gesprächen mit diesen Leuten nie Dollarbeträge am Telefon genannt. Aus Hunderttausenden von Dollar werden vielmehr Einladungen oder Karten. Zum Beispiel: Ich habe ein paar Einladungen für die Party. Echt? Wie viele Leute kommen denn? 300. Das bedeutet, der Typ will 300.000 Dollar waschen lassen. Vielleicht sagt er auch: Ich habe 300 Eintrittskarten für das Spiel. Nachdem Manzo und ich beschlossen hatten, Geschäftspartner zu werden, mussten wir über die Provision verhandeln, die ich für meine Dienste berechnete. Zunächst verlange ich immer einen hohen Anteil, etwa 8%. Dann lasse ich mich meist auf 5 oder 6% herunterhandeln. Das ist in etwa die übliche Gebühr für das Waschen von Drogengeldern. Jetzt wollte Manzo nur noch eines wissen. Hatte ich ein paar Referenzen parat, ehemalige Kunden, mit denen ich Geschäfte gemacht hatte, damit er meine Zuverlässigkeit genauer überprüfen konnte. Ich sah ihn an, als wäre er ein Idiot. »Referenzen?« knurrte ich. »Sie wollen Referenzen? Von mir? Wissen Sie, mit wem Sie es zu tun haben? Ich will Ihnen eine Frage stellen. Angenommen, morgen unterhalte ich mich mit einem anderen Dealer und er möchte Referenzen haben? Soll ich ihm dann Ihren Namen geben? Ist das Ihr Ernst?« Manzu sah seinen Irrtum ein und ließ das Thema fallen. Wir gingen zum nächsten Punkt über, zu den Mitgliedern meines Teams. Wenn ich als Geldwäscher auftrete, erkläre ich den Drogenhändlern immer, dass ich niemals Geld oder Drogen anfasse. Ich begebe mich nie in die Gefahr, verhaftet zu werden. Außerdem will ich meinen Status als Nummer 1 in meiner Organisation bekräftigen. »Sehen Sie den Mann dort drüben?« fragte ich und deutete mit einer Kopfbewegung zum FBI-Agenten Diego Rodriguez, einem verdeckten Ermittler, der ein paar Tische von uns entfernt saß. Bis dahin hatte ich nicht erwähnt, dass ich Diego kannte. Er besorgt die Transaktion für mich. Er trifft Sie oder einen Ihrer Partner an einem Ort Ihrer Wahl und holt das Geld in meinem Auftrag ab. In der Welt der Drogen hat niemand eine genaue Arbeitsplatzbeschreibung. Aus Manzus Sicht war Diego vielleicht nicht nur ein Kurier oder Maultier für mich, sondern auch ein Auftragskiller. Diego sah in solchen Situationen mit Sicherheit furchterregend aus. Manzus Respekt vor mir nahm deutlich zu, als er sah, dass Diego auf der anderen Seite des Lokals saß. Jetzt war ihm klar, dass mit mir nicht zu spaßen war, wenn Männer wie Diego für mich arbeiteten. »Wie wär's mit der Bar im Ramada Inn in New Rochelle?« fragte Manzo. »Morgen Abend. Ich schicke meinen Mann Tony.« Ironischerweise war das Hotel, das er ausgesucht hatte, der Sitz der FBI-Außenstelle für das Westchester County. Das passte ja perfekt. »In Ordnung«, sagte ich. Wir nickten uns zum Abschied zu. Ich warf einen 100-Dollar-Schein auf den Tisch, um unsere beiden Kaffees zu bezahlen, und ging. Leider läuft nicht alles so glatt, wie es soll. Pünktlich am nächsten Abend sah Diego Manzus Mann Tony in der Bar des Ramada Inn. Sie nahmen Kontakt auf, und Diego erklärte Tony, er werde ihm ein Auto mit einem Geheimfach geben, um das Geld zu verstauen. Das gefiel Tony. Diego gab ihm die Schlüssel zu einem VW Jetta des FBI, der nicht nur über ein Geheimfach verfügte, sondern auch über ein Satellitenortungssystem und einen Zündunterbrecher, der es uns ermöglichte, das Auto aus einer Entfernung von fast 100 Metern anzuhalten. Wir folgten Tony, als er das Hotel verließ und im Jetta wegfuhr. Das FBI hatte für das neue Auto 17.000 Dollar ausgegeben. Leider entdeckte Tony seine Beschatter fast sofort. Er fuhr kreuz und quer durchs Westchester County und die Bronx und umkreiste mehrere Male Co-op City und City Island. Dann verschwand er in einer Weinschenke und trank ein paar Bier. Wir wurden langsam nervös. Womöglich trank der Kerl zu viel und fuhr dann in einem FBI-Auto einen Unschuldigen über den Haufen. Außerdem wollten wir unser Auto zurückhaben. Wir hatten eben 17.000 Dollar dafür ausgegeben und wollten es nicht einem Dealer schenken. Also jagten wir ihn. Es war fast filmreif. Vermutlich waren ihm 10 Autos des FBI und der New Yorker Polizei auf den Fersen. Dann griff wieder einmal Murphys Gesetz ein. Das Ortungssystem versagte, sodass wir ihn eine Weile aus den Augen verloren. Wir dachten, er sei jetzt wohl davon überzeugt, seine Verfolger abgeschüttelt zu haben und sei unterwegs, um das Geld für Diego zu holen. Nach einiger Zeit entdeckten wir ihn wieder in der Bronx. Er fuhr Richtung Hotel, wo Diego auf ihn wartete. »Okay, wir haben ja den Zündunterbrecher«, sagten wir. »Stoppen wir die Kiste.« Wir wollten eine Verkehrskontrolle vortäuschen und das Geld beschlagnahmen, ehe Diego es bekam. Also drückten wir auf den Knopf. Und nichts passierte. Auch der Zündunterbrecher hatte versagt. Das Auto fuhr einfach weiter wie ein aufgezogener Hase. Tony fuhr am Hotel vorbei und dann nach Norden in Richtung Connecticut. Wir mussten ihn wohl doch von der Straße holen. Noch einmal, Ein Betrunkener am Lenkrad eines FBI-Autos ist kein Erfolgsrezept. Also nutzten wir einen Stau, um Tony anzuhalten. Wir behaupteten, mit der Anmeldung des Autos sei etwas nicht in Ordnung.